Lektion 6, Text 2. Wir haben ein Komfortbad. Es ist ja wirklich wunderschön hier. Die Berge, das gute Klima, einfach toll. Ja, uns gefällt es auch sehr gut hier. Und auch das Hotel. Wir wohnen im Hotel Alpenblick. Ganz fantastisch. Wo wohnen Sie denn? Im Gasthof Bergkrone. Sehr günstig. Das Doppelzimmer kostet nur 320 Schilling pro Person. Das ist aber teuer. Unser Zimmer ist billiger. Wir zahlen nur 285 Schilling pro Person. Das ist günstig. Aber wir haben ein Zimmer mit Dusche. Nur eine Dusche? Wir haben ein Komfortbad mit Badewanne und Dusche. Das ist sehr praktisch. Oh, wie schön. Aber wir sind auch zufrieden. Der Gasthof liegt ganz zentral, nur 5 Minuten zum Zentrum. Das ist nicht weit. Nicht weit? Der Alpenblick liegt noch zentraler, nur 3 Minuten zum Zentrum. Ist das nicht sehr laut? Wir wohnen sehr ruhig, nur ganz selten mal ein Auto. Autos? Autos gibt's bei uns nicht. Wir wohnen besonders ruhig. Wir sitzen jeden Nachmittag auf unserem Balkon in der Sonne. Haben Sie auch einen Balkon? Ja, wir haben auch einen kleinen Balkon, da frühstücken wir immer. Das Frühstück ist übrigens sehr gut. Kaffee, frische Brötchen, Eier und Marmelade. Kleiner Balkon. Unser Balkon ist sehr groß. Und das Frühstück ist toll. Kaffee oder Tee, selbstverständlich Brötchen, aber auch Brot, Eier natürlich auch und Schinken, Wurst, Käse, alles, was wir möchten. Naja, wir essen sowieso nicht viel zum Frühstück. Aber abends, da gehen wir zum Essen immer in den Hubertushof. Den kann ich Ihnen empfehlen, der ist sehr gut. Übrigens, Gut. Mein Name ist Gut, aus Hannover. Angenehm, Herr Gut. Besser. Mein Name ist Besser. Na ja, der Hubertushof, ich weiß nicht. Da kann ich Ihnen was Besseres empfehlen.